الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil, Barmherzigkeit, sind auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Liebe Geschwister, ich möchte mit euch heute über zwei Hindernisse sprechen auf dem Weg der Rechtleitung. Es gibt sicherlich viele Hindernisse, aber es gibt zwei, die ganz besonders im Koran al-Karim hervorstechen und besonders also von Allah azza wa jal betont und erwähnt werden. Und wir möchten inshallah ta'ala theoretisch erstmal diese zwei erfahren und dann möchten wir diese beiden inshallah ta'ala in die Praxis umsetzen. Die erste, also besser gesagt, natürlich den Hindernissen praktisch aus dem Weg gehen und versuchen, sie vollkommen in unseren Herzen zu beseitigen. Das erste Hindernis ist die Unwissenheit, Al-Jahl. Die Unwissenheit, liebe Geschwister, ist verschiedenartig. Es kann sein, dass man nicht weiß, dass etwas verboten ist und dass man es deswegen begeht. Aber es kann auch sein, dass man sehr wohl weiß, dass etwas verboten ist, aber nicht weiß, wie schlimm es bei Allah subhanahu wa ta'ala ist. Weil man nur auf diese Tat fixiert ist und vergisst, dass man in Wirklichkeit Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber sündigt. Es kann aber auch sein, dass man Texte liest, aber sie nicht versteht, weil man die Sprache nicht beherrscht. Es gibt verschiedene Gründe, warum man unwissend ist. Es kann auch sein, dass man nicht weiß, wie groß die Belohnung einer guten Tat ist und dass man deswegen zurückbleibt. Es gibt verschiedene Gründe dafür. Wichtig ist aber für uns zu wissen, die Unwissenheit ist nicht einfach immer entschuldigt. Das heißt, man kann nicht immer sagen, Wallah, ich habe es nicht gewusst, tut mir leid. Ist egal, ich habe es nicht gewusst. Und deswegen macht man einfach so weiter wie bisher. Ich sage ein einfaches Beispiel. Deine Zakat, die du bezahlst. Du musst jedes Jahr deine Zakat bezahlen, natürlich wenn du das entsprechende Vermögen hast. Stell dir mal vor, du sagst, Wallah, ich habe nicht gewusst, dass ich in Deutschland auch Zakat bezahlen muss. Oder ich habe nicht gewusst, dass ich Zakat überhaupt bezahlen muss. Oder was auch immer. Was kann der arme Mensch dafür? Welche Sünde trifft den armen Menschen? Warum muss der arme Mensch darunter leiden, wenn du nicht gewusst hast? Nein, du hättest dich informieren müssen. Du musst dich informieren und deswegen musst du deine Zakat nachholen und nachbezahlen. Genauso, weil es hier um richtig eben des Menschen geht, muss man eben diese Sachen nachtragen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er einmal gesehen hat, wie Leute den Wudu vollzogen haben, und dann haben manche von ihnen ihren Fuß nicht richtig gewaschen und es blieb eine Stelle übrig, so groß wie ein Groschen, die kein Wasser abbekommen hat beim Fuß, dann hat der Prophet gesagt sallallahu alaihi wasallam, wehe den Fersen vor dem Höllenfeuer. Wehe den Fersen vor dem Höllenfeuer. Das heißt, diese Menschen, die haben doch mit Sicherheit nicht aus Absicht einfach diese Sache weggelassen. Es war aus Versehen und aus Unwissenheit, dass sie das nicht richtig gemacht haben. Und trotzdem hat Allah subhanahu wa ta'ala sie nicht entschuldigt für diese Art von Unwissenheit. Warum? Weil der Grund, warum diese Personen das falsch gemacht haben, ist einfach, dass sie sich nicht darum gekümmert haben. Und das gilt für jeden Menschen, bevor du zu Hajj gehst. Musst du dich informieren, wie dieser Hajj funktioniert. Bevor du zum Beispiel Gold und Silber verkaufst, musst du lernen, welche Zinsregeln es gibt, damit du nicht den Zinsverbot verfällst und nachher sagst du, ich habe es nicht gewusst und ich möchte gerne einen Gelehrten fragen, der mir das dann verzeiht oder was auch immer. Und das geht nicht, liebe Geschwister. Unwissenheit ist manchmal selbst verursacht und Unwissenheit ist manchmal natürlich auch nicht selbst verursacht. Der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam und Allah azim Quran haben die Sachen mit dem Wissen und mit dem Unwissen der Unwissenheit in vielen zahlreichen Hadithen erwähnt, die wir natürlich nicht alle jetzt erwähnen können. Wir erwähnen eine einzige Überlieferung über Abdullah ibn Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Er sagte, wenn du morgens hinausgehst, dann geh entweder als Gelehrter hinaus oder geh hinaus als jemand, der etwas lernen möchte, oder gehöre zu denjenigen, die zuhören und gehöre nicht zur vierten Kategorie, denn dann wirst du zugrunde gehen. Gehöre zu den Gelehrten oder zu den Schülern oder zu jemandem, der zuhört oder und gehöre nicht zur vierten Kategorie. Das heißt, zu einer Kategorie, die nicht zu den ersten drei Personen gehört, dann wirst du zugrunde gehen. Jeder von uns soll eine dieser Positionen einnehmen. Ein zweites Hindernis auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala ist, dass man seinen persönlichen Neigungen folgt. Dass man das macht, was man gerne möchte. Dass man das macht, einfach was einem lieb ist. Und viele Menschen sagen, das kann doch nicht sein, dass Allah das nicht mag. Oder es kann doch, Allah liebt doch diese Tat oder nicht. Das heißt, das, was sie denken, machen sie zum Gesetz Allahs. Das, was sie denken, machen sie zur Religion Allahs. Die Religion Allahs kommt aber nicht immer so, wie du es gerne möchtest. Die Religion Allahs kommt manchmal mit Dingen, die du nicht möchtest, die anstrengend sind. Spende, bete, geh in die Moschee und so weiter und so fort. Es gibt Dinge, vielleicht die sind anstrengend für dich, aber trotzdem verlangt es der Gesetzgeber von dir. Dass man seiner eigenen Neigung folgt, liebe Geschwister, ist einer der größten Gründe gewesen damals, dass die Quraysh den Islam nicht angenommen haben, weil sie eben an dem festgehalten haben, was sie geglaubt haben, haben gesagt, wir bleiben einfach bei unserer Religion, wir möchten uns nicht ändern. Natürlich bei den Muslimen ist es inshallah nicht so, aber es ist ja nicht so, dass entweder man ist recht geleitet oder man ist irre geleitet. Entweder man folgt der Rechtleitung des Propheten oder man folgt seiner eigenen Neigung. Nein, manche Menschen in einem Fall folgen sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. In der nächsten Angelegenheit, weil es ihm da nicht so gut passt, da ist plötzlich die eigene Neigung hat Vorrang. In der nächsten Angelegenheit, er sagt, ja, das ist wirklich toll im Islam. Der Prophet hat gesagt, man soll nur ein Drittel seinen Magen füllen, das ist Islam super. Ja? Aber wenn es darum geht, dann irgendwas anderes zu machen, dann sagt er plötzlich, ja, bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich so in Ordnung ist. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Und jeder Mensch, der dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht Folge leistet, der leistet seiner eigenen Neigung Folge. Das ist gemäß Surat al-Qasas in der 50. Ayah, wo es sinngemäß heißt, wenn sie dir, o Prophet, wenn sie dir nicht folgen, dann wisse, dass sie in Wirklichkeit nur ihren Neigungen folgen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sogar um Zuflucht gebeten davor, dass man seiner eigenen Neigung folgt. Und wir möchten, liebe Geschwister, am heutigen Tag, insha'Allah ta'ala, diese zwei Hindernisse in unseren Herzen beseitigen. Ihr wisst, liebe Geschwister, was heutzutage mit dem islamischen Umma geschieht. Egal, wo auf der Welt sich Muslime befinden, sie werden versucht, in ihrer Religion zu unterdrücken. Oder wenn irgendwo auf der Welt Muslime versuchen, ihre eigene Religion umzusetzen, sendet man gleich eine Armee von 10.000 Menschen, um diesen Aufstand niederzuschlagen. Und natürlich wird das dann in den Nachrichten anders dargestellt. Aber diese Sachen, Alhamdulillah, machen uns nicht weich auf unseren Füßen, machen unsere Knie nicht weich, und wir sind gefestigt, weil wir stolz sind, immer noch, nach 1435 Jahren, immer noch das Buch Allah subhanahu wa ta'ala bei uns zu haben. Unverfälscht, in seinem originalen Wortlaut, und rechtgeleitet ist derjenige, der sich daran hält, und irregeleitet ist derjenige, der sich davon abwendet. Und wir möchten, liebe Geschwister, nicht unsere Geschwister, besonders in Großsyrien, nicht vergessen. Besonders unsere Geschwister, weil dort eben zurzeit Krieg stattfindet. Und wir möchten unsere Geschwister natürlich für sie Spenden sammeln. Und deswegen haben wir uns entschieden, inshallah ta'ala, ab dem heutigen Freitag eine Woche lang, inshallah ta'ala, Spenden zu sammeln. Aber Spenden gemeint ist hier bestimmte Materialspenden, die ihr draußen, inshallah, auf der Liste aufgehängt sehen könnt. Es geht also nicht um Geldspenden, sondern es geht hier um Sachspenden, wie zum Beispiel Decken, weil der Winter jetzt bald eintrifft, oder Milchpulver für die kleinen Kinder und so weiter und so fort. Und es gibt auch einen Bruder, der extra dafür beauftragt worden ist, der kontrolliert auch, was die Leute spenden. Denn manche Leute spenden Dinge, die nicht also verwendbar sind dort. Und deswegen, liebe Geschwister, wir möchten unsere Unwissenheit hiermit bekämpfen, dass wir wissen, wie es unseren Geschwistern in anderen Ländern geht. Und zweitens, wir möchten unsere innere Neigung, unsere Liebe zu unserem Geld beseitigen, denn die Liebe zu Allah Azza wa Jal soll größer sein. Beweise das, lieber Bruder, indem du etwas spendest. Die Liebe zu unserem Vermögen darf nicht so groß sein wie die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Gesandten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen. Wa sallallahu wa sallam wa baraka minna.